Elftes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Der Mosesow gab seinen Brief auf und ging dann sofort zur Frau Postmeisterin. Die Begrüßung war sehr freundlich. Er küsste ihre Hand, sie gab ihm einen Schmatz auf die Stirn und dankte ihm für die Ehre seines Besuchs. »Oh, bitte, ich muss Ihnen danken«, erwiderte der Mosesow. Es war ja so entsetzlich langweilig. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich immer mit Angst und Grauen denken musste, wo bin ich und unter was für Leuten? Ja, ich sagte schon gestern zu meinen Töchtern, unser Petersburger Gast muss sich wohl köstlich amüsieren. Ach, gar so schlimm wollen wir es auch nicht machen. Ich diene ja nicht um des Mammons willen, sondern um das Land kennenzulernen. Dann finden Sie bei uns eine Unmenge Beobachtungsstoff. Ganz recht, Beobachtungsstoff. Aber da habe ich Ihnen mit Ihrer Erlaubnis die Bilder mitgebracht, von denen wir gestern sprachen. Gestatten Sie mir, sie aufzuhängen. Die Postmeisterin wusste gar nicht, wie es ihm danken sollte. Ich will mich mit Vergnügen dieser Arbeit unterziehen, bis Ihre Fräulein Töchter erscheinen. Ich darf doch hoffen, sie zu sehen. Die Postmeisterin erwiderte, die Mädchen seien noch nicht angezogen, da sie in der Wirtschaft zu tun hätten, kämen aber trotzdem bald. »Ach, ich bitte Sie darum, ich bitte Sie sehr«, flehte der Mosesow, und als die geschmeichelte Hausfrau das Zimmer verlassen hatte, begann er die Kaiserbildnisse an der Wand zu befestigen. Die Nägel dazu hatte er mitgebracht. Die Toilette der jungen Damen nahm fast eine Stunde in Anspruch, und in dieser ganzen Zeit ließ sich auch die Postmeisterin nicht sehen. »Das ist ein gutes Zeichen«, dachte der Mosesow. »Gewiss studieren Sie mein Opus.« Endlich erschienen die Töchter in Begleitung ihrer Mutter. Der Mosesow maß die Postmeisterin mit einem schmalen, durchdringenden Blick. Sie strahlte vor Wonne und Begeisterung. »Das Fischlein hat angebissen«, schloss er und verzehnfachte seine Liebenswürdigkeit. Um aber seiner Sache ganz sicher zu sein, fing er wieder von Literatur und von seinen Reiseskizzen an zu reden. »Porträts, um Gottes Willen, mehr Porträts, mehr Naturstudien«, bat die Postmeisterin. »Ja, eigentlich habe ich schon die ganze hiesige Gesellschaft porträtiert und, entschuldigen Sie, auch Ihrer und Ihrer Fräulein Töchter Erwähnung getan. Wissen Sie, so ganz flüchtig, wenn ich meinen Brief zurückbekommen könnte, den ich eben aufgegeben habe?« »Ach nein, wozu denn?« rief die Postmeisterin errötend. »Angebissen, angebissen«, frohlockte der Mosesow und bestand darauf, den Damen vorzulesen, was er über sie geschrieben hatte. Eine Zeit lang hörte man im Zimmer nichts, nichts als »Ach, wozu denn lesen? Wir glauben ihn auch so.« »Und, ja, warum denn nicht lesen? Wodurch habe ich denn so großes Zutrauen verdient?« Der Mosesows Einwände wirkten zu verführerisch auf die Neugier der Mädchen. Bald erbot sich die eine, bald die andere ins Büro zum Vater zu laufen und den interessanten Brief des Gastes zu bringen. Vergebens suchte die Mutter, sie durch Worte und Zeichen zurückzuhalten. Die Mädchen verstanden sie nicht und gaben keine Ruhe. Der Mosesow dagegen hatte alles ausgezeichnet verstanden. Der Brief befand sich in den Händen der Hausfrau. Es galt jetzt nur noch, sie zur Rückgabe zu zwingen und sie dadurch selbst völlig in die Hände zu bekommen. Ohne viel Bedenken sprang der Mosesow von seinem Platz auf und stürzte diensteifrig der Zurufe der Damen, die ihn zurückhalten wollten, nicht achtend nach dem Postbüro. Er sei, rief er, selbst nicht mehr imstande, sich den Genuss zu versagen, den Damen die bescheidene Darstellung seiner tiefen Bewunderung für sie vorzutragen. Keine Bitten konnten ihn bewegen, von seinem Vorhaben abzusehen. Auf dem Büro war kein Brief zu finden. Ende des 11. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.